Tobias, 21. Ja, hallo Domian. Du bist kein Stripper, ne? Hä? Du bist kein Stripper. Nee. Und zwar mein Thema ist ein bisschen krasser. Ja, was? Ein Kollege von meinem Vater, also mein Vater ist inzwischen schon gestorben, also ein Kollege von meinem Vater, der ist seit 6 Jahren in Saudi-Arabien. Jetzt hat er mich vor 2 Jahren, war ich mal dort, hat er mich eingeladen so zum Urlaub machen. Ja gut, so für 6 Wochen. Dann bin ich dort angekommen, da haben wir zusammen ein paar schöne Tage so erlebt, so ein bisschen getrunken und so. Da habe ich immer gefragt, was er jetzt eigentlich arbeitet, weil er bei hier in Deutschland, bevor er nach Saudi-Arabien ist, war er Ingenieur. Ja. Dann hat er zu mir gesagt, er dient im Staat. Da habe ich gefragt, ja, was er da so macht im Staat, so, also schön und gut, aber was? Welchem Staat? Also Saudi-Arabien, aber der Staat selber will nicht gerade sagen, wo er tätig ist, ohne, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, er ist Scharfrichter. Mhm. Da habe ich gedacht, ja gut, Todesstrafe gibt es doch noch, dort noch in manchen Gegenden und ich dachte, na gut, Scharfrichter, schön und gut. Da hat er mir mal ein paar Tage später das Gefängnis gezeigt, wo er tätig ist. Da hat er mir unter anderem auch den Hinrichtungsraum gezeigt, also die Hinrichtungsstelle. Da sind wir dort vor der Hinrichtungsstelle gestanden, da haben sie so einen schwarzen Samtvorhang aufgezogen. Mhm. Da stand ein Fallbeil von mir. Also eine Guillotine, wie ja, zu sagen. Ja. Da habe ich erstmal habe ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil ich in dem Moment bin ich so erschrocken, weil ich das Fallbeil gesehen habe. Ich habe noch nie im Leben einen Fallbeil in meinem Leben gesehen. Und das Schlimme war halt auch, die einige Hilfen waren gerade am Putzen dort, die haben wahrscheinlich die letzten Blutreste und so noch weggeputzt und so. Da habe ich halt irgendwie einen Schock gekriegt, da war ich 4 Tage im Krankenhaus, weil ich zusammengebrochen bin eben. Dann so 4 oder 5 Tage, ich weiß nicht mehr, so genau. Da hat er mich danach abgeholt, sind wir zurück in sein Haus. Da hat er mich mal gefragt, das hat er vorher wahrscheinlich mit dem Staatsanwalt so abgecheckt, ob ich mal bei einer Hinrichtung dabei sein will. Da habe ich gesagt, ja. Hab's mir natürlich eine Woche können überlegen. Tobias, lass mich euch fragen, du hast da Ja gesagt, obwohl du ein paar Tage im Krankenhaus warst? Ja, ich war halt im ersten Moment so geschockt, wo ich das Fallbeil gesehen habe, aber ich habe ja dann danach, wo er mich gefragt hat, noch ungefähr eine Woche Zeit, um mir das zu überlegen. Okay, du hast dann Ja gesagt und dann? Ja, gut, dann war das so eine Woche später und dann, das war ungefähr am Montag oder so, oder Dienstag, das weiß ich auch nicht so genau. Es war am 6.5, das war so eine Zuschauerecke, da können die Angehörigen zuschauen. Aber da der Verurteilte hatte wahrscheinlich keine Angehörigen, es war niemand da. Und ja gut, da haben sie uns dann die Ecke gestellt und so Punkt 6 haben sie einen Mann gebracht, das war ein Vergewaltiger, doppelter, also der hat schon 2 Meter vergewaltigt. Da haben sie den da gebracht, haben sie das Urteil noch verlesen, dann haben sie ihn gefragt, ob er noch einen letzten Wunsch hat, hat er gesagt nein, dann haben sie ihm die Augen verbunden, die Hände gefesselt und aufs Kippbett geschnallt, runtergeschoben und er hat eben eine Schwerhilfe gelöst. Ja. Also und der Kopf fiel halt vom Rumpf, Körper ist in den Korb. Und das hast du gesehen? Ja. Du hast gesehen, wie der Kopf abgetrennt wurde vom Rumpf? Ja, ja. Ich verstehe das, kein Witz, Spaß oder kein Witz, mit sowas macht man keine Witze, das stimmt wirklich. Und das ist jetzt das Problem, wo ich eigentlich, also wegen was ich anrufe, ist eigentlich... Tobias, lass mich noch was fragen. Ja. Mir ist nicht ganz klar geworden, dieser Mann, dieser Freund von deinem Vater, ist das ein Deutscher? Ist ein Deutscher, ja. Und der hat so ein solches... Ja, eine solche Funktion in Saudi-Arabien? Ja, der hatte irgendwie Glück, der war irgendwie Ingenieur. Ja, Glück ist gut. Ja, der hatte irgendwie so ein Glück in der Gefängnisverwaltung, hat er gearbeitet, so Ingenieur, da ist ja irgendwie so Ingenieur auf irgendwas mit Auto, ich weiß nicht genau was. So. Okay, es hat dann irgendwie seinen Weg genommen. Mir war das noch nicht klar vorhin. Ja. Ich muss dich erstmal was fragen, weil ich das natürlich, keiner von uns hat sowas bisher gesehen. Ich habe mir das oft so vorgestellt, wenn man so über die Zeiten der Französischen Revolution gelesen hat früher, da ging das ja nun fast jeden Tag so zu. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Wenn der Kopf abgetrennt wird mit dem Fallbeil, bewegt sich der Rumpf dann irgendwie noch? Ja, die Nerven halt, ja. Das Beine zittern noch und der Rückenteil so bewegt sich noch ein paar Mal hin und her, dann ist Schluss. Und die Augen, bewegen die sich auch noch von dem abgefallenen Kopf? Also das habe ich ja nicht gesehen, da ist schon der Kopf gefallen. Ich habe ihn auch gefragt, er hat gesagt nein. Das muss doch unglaublich bluten, ne? Ja, das ist ungefähr. Das Blut hat mindestens 2 bis 3 Meter gespritzt, weil eben die Hauptschlagader so sekundenschnell durchgetrennt wird. Das gespritzt. Das haben dann danach wurde der rumpflose Körper, also der kopflose Körper in so einen Sarg gelegt, der Kopf wurde auch weggemacht und seine Gehilfen putzten danach auf den Raum. Boah, ist das krass. Ja, aber das ist... So, jetzt hast du beim allerersten Mal bist du fast in Ohnmacht gefallen und warst im Krankenhaus. Und wie hast du das zweite, dieses war ja noch viel schlimmer, wie hast du das verkraftet? Ja, ich war irgendwie gefasst drauf, weil er mir schon irgendwie gesagt hat, so ungefähr, was da abgeht und so. Es hat mir irgendwie, soll ich sagen, eigentlich hat es mir groß nichts ausgemacht. So, ich will es ja auch ein Vergewaltiger und der hat es verdient. Und ich weiß, im Fallball, das ist unglaublich, das ist schmerzlos total. Mhm. Weil beim Elektrostuhl habe ich schon gehört, dass da... Ja, gut, das sind alles hier so theoretische Erachterungen. Aber wenn man so ich habe schon gesehen, der war sofort weg. Mhm. Ja, klar. Das ist ja anders, wenn man das mit der Axt machen täte, das wäre schon krass. Ne? Der Grund deines Anrufes bei mir? Ja, das war so eine Woche oder so, 8 Tage bevor ich abgeflogen bin wieder, mhm, aus Saudi-Arabien, mhm, hat er mich gefragt, das war vor 2 Jahren, er hört in 3 Jahren auf. Er will das halt nicht mehr machen einfach. Da hat er mich gefragt, ich will sowieso weg aus Deutschland, passt mir hier so nicht aus verschiedenen Gründen, da hat er mich gefragt, ob ich das Amt übernehmen wollte. Er hat das schon mit Spaß, er spricht das da mit Staatsanwalt und alles ab und drum und dran und so. Also schon eine verzickte Sache, aber durch ihn könnte ich drankommen. Ist ungefähr nach einem guten Jahr, dann kriege ich Bericht, aber dahin kann er nicht. Tobias, das ist eine wahnsinnige Story, die du mir da erzählst. Das stimmt auch, wirklich. Das ist eine unglaubliche Story. Aber das ist mit dem... Ich wollte nicht ganz glauben, dass ich das auch eines Tages mal machen könnte. Also ich bin schon erstaunt darüber, dass ein Deutscher das in einem saudi-arabischen Gefängnis macht. Aber das dann... Nein, in Saudi-Arabien, die dürfen das nicht selber machen, durch die Religion. Ach so. Ja. Ach so. Das sind höchstens, am meisten sind, hat mir gesagt, holländische Kollegen, mhm, amerikanische und deutsche. So. Und jetzt erlegst du allen Ernstes, das zu machen? Ja, das ist eben das, worum ich anrufe, ob ich das irgendwie machen soll oder nicht. So. Wenn es klappt, das ist eben verzwickter Weg durch Staatsanwaltschaft, durch die, überhaupt Tobias, durch die Botschaft. Und Tobias, natürlich nicht, Mensch. Natürlich nicht. Na gut, ich meine, du ermordest da Menschen. Nee, ich nehme einfach nur Mörder das Leben, die auch, oder Vergewaltiger, die kleine Kinder und so vergewaltigt haben oder Kinderschänder oder ja, so. Ja. Und ich weiß genau, die leiden nicht. Das ist halt ja, dennoch. Also ich bin ein kategorischer Gegner der Todesstrafe. Na gut. Bist du offensichtlich nicht? Nee. Ich habe auch ein Vorbild, das ist der Johann Reichardt, wenn der Name dir was sagt. Nee. Das ist der im Weimarer Republik und im Dritten Reich, ist aber, das hat er nicht wohl im Dritten Reich, aber ist auch reingerutscht. Hat er auch Leute, der hat insgesamt 3000 Leute enthauptet. Mhm, toll. Dann bist ja, du. Ja, auch nur. Na, ja. Pass auf, und dann bist du irgendwann ein alter Mann. Ja. Und lebst mit dieser Biografie, dass du unter Umständen Tausenden von Menschen das Leben beendet hast. Das ja, ist doch ein grauenhaftes Leben. Das ist eben das, worum es mir überlegt ist, eben das. Ich habe auch schon gelesen in Büchern, dass ich viele Scharfrichter oder Henker das Leben genommen habe, mhm, und so, weil es einfach nicht mehr fertig ist. Mhm. Frauen sind ihnen abgehauen und so. Du bist noch so jung und es kann sein, du bist jetzt so jung und hast jetzt auch eine solche Meinung, über die man sehr diskutieren sollte, finde ich. Ja. Und dich jetzt für so etwas zu entscheiden, es Hallo? Kann sein, ja, hörst du mich? Ah, das ist aber sehr schade. Das ist aber sehr schade. Das ist aber sehr schade. Mann. Martin, 19 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich habe also das Problem, ich bin sexuell ziemlich stark aktiv. Das heißt also, ich hole mir im Schnitt 2-mal am Tag einen runter. Eigentlich mindestens einmal und so das Maximum liegt dann bei 4-mal am Tag. Ja, also ein-, 2-mal ist ja vielleicht noch nicht so ungewöhnlich, ne? Ja, gut, aber... 4-mal ist schon ein bisschen heftiger, also... Ja, aber erzähl weiter. Ja, und ich habe dann jetzt eben das Problem, dass ich jetzt in naher Zukunft, also jetzt im September, muss ich dann ja wohl zur Bundeswehr. Und ich fürchte dann eben, dass es dann nicht mehr so möglich sein wird, dass dann auch so... Aber die Bundeswehr hat auch Toiletten. Ja gut, aber es ist eben, ich weiß nicht, also ich mache das eigentlich schon, eigentlich hauptsächlich, dann muss da auch so eine gewisse Atmosphäre dabei sein, sonst macht das, ich meine, es gibt ja die Möglichkeit einmal diese, ja ich sag mal, diese besonders schönen, besonders guten Orgasmen oder ja, einfach nur so schlappe und die bringen es ja eigentlich nicht. Erzähl mir, wie du es dir und wo am liebsten machst. Also am liebsten mache ich es mir eigentlich bei mir zu Hause im Bett, mhm, also so hauptsächlich. Ja, zum Einschlafen oder morgens auch? Beides eigentlich, ja. Also mhm, so von Einschlafen und... Als kleine Schlaftablette so, ne? Ja, so, ja, das ist auch schon so fast so ein Ritual. Ja. Also dann, wenn ich das abends nicht mache, dann ist das schon so, dass ich dann schlechter einschlafen kann. Okay, morgens am Aufwachen, danach auch nochmal? Ja, und dann eigentlich so, wenn sich die Gelegenheit gibt. Also ich wohne ja noch bei meinen Eltern. Mhm. Und es sollte dann ja eigentlich auch keiner stören. Mhm. Bist du schon mal von der Mutti erwischt worden? Nee, das noch nicht. Na, Gott sei Dank. Nee. Aber es findet immer so zu Hause eher in deinem Zimmer statt, seltener ja, ja. auf der Toilette, im Klo, in der Schule oder weiß ich wo. Nee, da eigentlich, nee, da noch weniger, überhaupt nicht. Ja. Auch wenn ich irgendwo weg bin, so auf Klassenfahrten oder so, ich war jetzt eine Woche weg. Ja. Obwohl wir da eigentlich nur zu zweit waren und ein ganzes Haus für uns alleine hatten, habe ich da eigentlich mich auch ziemlich zurückgehalten, weil das eben nicht diese Atmosphäre ist. Mhm. Aber ich merke eigentlich auch, dass wenn ich jetzt eine Zeit lang es eben nicht gemacht habe, dass ich dann ja irgendwie unruhiger werde und auch der Druck leichter reizbar. Ja, ja klar. Also ich war nun selbst nicht bei der Bundeswehr. Ich kenne die Geflogenheiten nicht, ob man da abends unter der Bettdecke das dann auch noch in Anwesenheit der anderen Kameraden macht oder machen sollte, glaube ich nun auch nicht so. Aber mit Sicherheit möchte ich dich sehr beruhigen. Es gibt bestimmt, da sagt meine Fantasie, auch Möglichkeiten bei der Bundeswehr, sich ab und an zurückzuziehen und den Druck loszuwerden. Im Übrigen, ich gehe mal davon aus, dass du heterosexuell bist. Ja. Turnen dich vielleicht auch so viele Männer auf einem Haufen ab, dass du da gar nicht so sehr sexuell gereizt wirst. Wenn das jetzt eine Frauenkompanie wäre, das ist ein größeres Problem, glaube ich. Ja, und das andere Problem, was ich dann eben habe, ist, ja okay, das ist kein Problem. Das ist einfach so. Also ich mache mir ein bisschen Gedanken darüber, und zwar hatte ich bisher so noch keine Freundin. Ja. Und jetzt ist die Frage, ob sie da eben dann auch mithalten könnte in der... Also das heißt, du hattest noch keinen regelmäßig sexuellen Kontakt zu einer Frau? Ja. Mhm. Würde ich drauf ankommen lassen. Würde ich mir auch nicht solche Gedanken machen, Tobias. Ja. Tobias war gerade, mach den. Also nochmal gesagt, so sehr ungewöhnlich finde ich das nicht, was du da von dir erzählt hast. Das ist halt 19 Jahre, ist man halt auch sehr aktiv, was das angeht. Ja, aber eigentlich immer schon. Ja, okay. Lass die Frau mal auf dich zukommen und vielleicht ist die auch sehr interessiert an solchen Sachen und dann könnt ihr beide euch richtig austoben. Würde ich mir keine Sorgen machen und die Sachen Bundeswehr auch nicht. Mhm, okay. Mein Lieber, viel Spaß bei der Bundeswehr. Ja. Und nicht, dass du in deiner Not noch schwul wirst, ne? Das wäre ja noch was. Naja, werden wir sehen. Tschüss. So ist, kann ich dir nochmal anrufen. Okay, das machst du. Tschüss. Okay, tschüss. So, jetzt haben wir, das ist schön, den Tobias nochmal von gerade in Sachen Scharfrichter. Tobias, bist du dran? Ja. Ja, die brach gerade weg, die Leitung. Ja, die brach weg, ja. Ja. Also ich wollte sagen, dass du, dass die ganz große Gefahr besteht, dass du dich jetzt in deinem jungen Alter für so einen, wie ich finde, furchtbaren Job entscheidest und dadurch dein ganzes Leben kaputt ist, zerstört wird und du irgendwann das wirklich seelisch nicht mehr verkraftest und einfach kein harmonisches, glückliches Dasein haben wirst. Ja, der Kollege von meinem Vater, der hat es ja eben, der will es auch aufhören wegen dem. Er sagt, er kann es mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Wie lange macht er das jetzt? Also er ist 6 Jahre schon dort. Und die ganzen 6 Jahre macht also er das? Also ich mach das noch ein Jahr, ist in 27 Jahren. Mhm. Aber guck mal, alleine das soll. Wie alt ist der Mann? Der Mann ist ungefähr, der ist jetzt 44. Mhm. Aber das sollte dir doch auch schon sehr zu denken geben, wenn ein etwas älterer Mann und mit den Erfahrungen und vor allen Dingen, wenn er das so lange schon gemacht hat, da so doch sehr kritisch und distanziert seiner, ich will das Wort Arbeit nicht sagen, aber seiner Tätigkeit gegenübersteht. Mhm. Also wieso, sag mir bitte den Reiz, den du daran verspürst, so etwas zu machen. Also ich weiß nicht, ob es klappt, aber wenn es klappt, dann das viele Geld. Wie viel verdient man da? Also im deutschen Geld umgerechnet pro Hinrichtung 1500 Mark. Mhm. Ich find's schauderhaft, Martin. Tobias, ich finde das wirklich schauderhaft. Also das Geld reizt dich, was noch? Also, dass ich eben im Staat diene, also wenn es nicht der eigene ist, aber ich regiere den Staat helfe und den Frieden im Land. Mhm. Nun unterstütze da einen Staat, den man nun gerade auch nicht guten Gewissens einen demokratischen Staat nennen das kann. Aber wenn es in Deutschland wäre, hätte es wahrscheinlich auch machen, wenn es doch in Deutschland wäre. Mhm. Aber du scheinst ja doch in irgendeiner Weise auch berührbar zu sein, sonst wärst du beim allerersten Mal, als du die Guillotine gesehen hast, nicht zusammengebrochen. Ne? Schon, ja. Also gibt es in dir auch Bereiche, die schon empfänglich sind und sensibel sind? Ja, das ist irgendwie schon. Für eine Art ist es schauderhaft, für eine Art, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist ganz komisch. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen könnte, wäre, Entschuldigung, eine Frau hinrichten, das wäre halt für mich schon hart. Das hat er auch schon gemacht, aber das wäre für mich. Mhm. Tobias, ich finde es eine ganz. Lass mich das mal so eher allgemein sagen. Ich finde es eine ganz große kulturelle Leistung, dass große Teil der Menschheit, der zivilisierten Welt, sage ich jetzt mal, die Todesstrafe abgeschafft hat. Dass man nämlich genau nicht auf dem Level sich bewegt von Tat und Rache, Tat und Rache. Sondern dass man versucht, einem Verbrechen auf andere Weise zu begegnen. Ja, und nicht mit dem Sühnegedanken. Aber ich meine, irgendwie jetzt so ein Verbrecher zum Beispiel, jetzt bei uns jetzt zum Beispiel ein Mörder, der wird zum Teil 15 Jahre, zum Teil lebenslänglich. Mhm. Dann sitzt er lebenslänglich in meinem Gefängnis, hat da im Hof noch Freigang, mhm. kann Kontakt schnüren zum Teil noch, kriegt jeden Tag sein Essen, mhm. aber hat ein Mensch das Leben genommen. Das finde ich irgendwie halt nicht, weiß ich nicht. Tobias, und dann bedenke mal, das ist ja auch immer eine große Diskussion bei der Todesstrafe. Wenn unter deinen vielleicht 2000 Menschen, die du in deinem Leben, wenn du denn diesen Job annimmst, umbringen wirst. Wenn da nur einer, ein einziger oder zwei bei sind, die unschuldig sind. Willst du dieses Gewissen auf dich laden, diese Schuld? Nee, das wäre schon schlimm. Ja, und es gibt eben keine hundertprozentige Gewissheit. Hey, schau dir die Untersuchungen aus Amerika an, wie viele unschuldig hingerichtet worden sind. Ja, das ist eben das. Das ist, oder in der französischen Revolution war es ja auch so, unschuldige mhm. Menschen. Ja. Das ist halt eben das. Das ist schon wieder Schadenseite davon, das ist klar. Ich meine, das wäre schon schlimm. Also wenn ich das erfahren würde, hätte ich sowieso sofort Amt aufgeben. Ja, du musst aber damit rechnen. Du musst bei dieser Masse der Hinrichtung, es hört sich ja schrecklich an, was da abgeht. Na gut, viel sind es nicht im Monat, 4 bis 5. Okay, aber da musst du einfach damit rechnen, vor allen Dingen in einem totalitären Regime, dass da vielleicht der eine oder andere politische Verurteilte auch ist, dem du das Leben dann mitnimmst. Du bist dann das letzte Rad in diesem Getriebe, aber du bist das ausführende Organ. Und es ist deine Seele und dein Gewissen, das hinterher damit ins Reine kommen muss. Ja gut, aber auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite ist eigentlich der Richter dann dran schuld, dass er ihn natürlich. Hat. Ich kann da im Grunde gar auch nichts dafür. Aber du legst Wenn Hand ich an. Mache, macht jemand anders. Na, ja, so kannst du dich nicht rausreden. Aber dann hast du es nicht gemacht. Dann hast du es nicht gemacht. Ne? Du legst Hand an das Leben dieses Menschen. Ja. Tobias, mein Statement ist absolut klar, ne? Hast du gemerkt? Ja. Ich hoffe wirklich, dass du dich dagegen entscheidest. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es auch für dein weiteres Leben, wie du dich weiterentwickelst. Mhm. Also in 2 Monaten muss ich mich also irgendwann anrufen, ob ich mich entschieden habe. Also ungefähr, da kann es anleiten mit Staatsanwalt, Botschaft, ob es klappt. Bis in 2 Monate. Ich würde mich mit dir gerne auch nochmal unterhalten, ja. wie du dich entschieden hast. Okay. Ja? Versuchst du es nochmal durchzukommen? Okay. Gut. Tobias, ciao. Gut, ciao. Regina, 32. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, also mein Thema ist Coming Out, mein persönliches Coming Out, wo ich ein bisschen Probleme mit habe. Also ich komme da irgendwie nicht richtig klar. Also du bist lesbisch geworden. Ja, ich hatte noch nie Kontakt zu einer Frau. Also ich bin jetzt erstmal dolle verliebt in eine Frau. Aha, seit wann? Seit ein paar Jahren, seit 2, 3 Jahren eigentlich. Mhm. Und da muss ich dazu sagen, dass ich mit dieser Frau eigentlich schon gesprochen hatte, aber nicht direkt über dieses Thema. Mhm. Also ich habe mir all meinen Mut zusammengenommen, weil ich es absolut nicht ausgehalten habe, nicht mehr klar kam mit dieser ganzen Situation. Mhm. Habe sie angesprochen auf der Straße, habe ihr auch gesagt, dass ich sie schon seit einer Weile beobachte. Achso, es war ganz distanziert alles. Ja, alles total distanziert, alles aus der Ferne. Und ich habe sie erstmal beobachtet und ja, fand sie immer ganz toll und so und hab überlegt, wie sprichst du sie an und kannst du sie ansprechen und so weiter und so fort. Hab all meinen Mut zusammengenommen, hab sie angesprochen und sie hat eigentlich relativ toll reagiert, wo ich selbst überrascht war. Also sie hat ja mich angeguckt und lächelte. Also ich bilde mir ein, dass ich ihr schon ein bisschen aufgefallen bin. Sie guckte mich auch dann an, wenn wir uns auf der Straße gesehen haben. Sie wohnt dann auch halt hier bei uns im Ort. Und sie hat mich halt auch mit in die Wohnung genommen. Und sie sagte dann auch gleich, ob ich enttäuscht bin, weil sie wohnt mit ihrem Sohn zusammen, sie ist geschieden. Und ich sage, nee, enttäuscht nicht, aber ich war ein bisschen überrascht, weil ich mich eingebildet hatte, sie ist auch alleine. Mhm. Und ja, nun guckte sie mich ganz erwartungsvoll an, ja, was will sie denn nun von dir? Und ich konnte eigentlich nicht so offen sagen, was ich eigentlich von ihr wollte. Ich konnte nicht so direkt, wie ich es mir vorgenommen hatte, sie ansprechen und sagen, so und so. Ja. Gut, man fällt ja auch nicht gleich mit der Tür ins Haus. Mhm. Und hab drumherum geredet, also dass ich so Kontakt suche und dass ich sie nett finde und so. Und naja, also sie war irgendwo ein bisschen geschmeichelt und dass sie so Selbstbewusstsein ausstrahlte, was ich eigentlich nicht so hatte oder nicht habe. Und dass mir das an ihr sehr gefällt und alles. Und ich nehme an, es wird ihr sehr geschmeichelt haben irgendwo. Und ja, sie verblieb auch so mit mir, dass wenn ich zu ihr kommen wollte, klingeln wollte, unten an der Wohnungstür, dann hätte ich auch klingeln können. Und sie hat mir das angeboten. Und ich habe sie noch öfters wahrgenommen und habe dann versucht, auch so mit ihr privat noch was zu unternehmen. Also sie hat mir auch dann gesagt, ja, wir können auch mal ins Konzert gehen, ins Café setzen und so und alles. Wie hat sich die Sache nun bis heute entwickelt? Ja, ne, dann war erstmal eine Weile gar nichts. Ich habe dann eine Umschulung angefangen. Sie hatte dann irgendwo Arbeit gehabt oder auch eine Umschulung, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls hat sie mir nachher dann, ich bin ihr wahrscheinlich zu oft gekommen und irgendwie bin ich auf den Geist gegangen oder was, und sie hat mich dann irgendwie weggeschoben, sie hat dann, na weggeschoben, so habe ich das empfunden, also auf Distanz, halt. Sie hat gesagt, ich soll mich erstmal eine Weile nicht melden und sie muss selber erstmal ja Kraft entwickeln oder ja zu sich selber finden. Habt ihr jetzt Kontakt wieder miteinander? Ja, also ich hatte dann mit ihr nochmal versucht zu sprechen und weil ich es wieder absolut nicht ausgehalten hat, dieser Druck wieder stark war, weil ich sie ziemlich oft jetzt wieder gesehen habe. Und nachdem sie mir das gesagt hat, habe ich mich auch, ja, anderthalb Jahre, kann man sagen, zurückgehalten, was mir sehr schwer gefallen ist. Und habe sie jetzt dann wieder angerufen. Einfach so. Nach anderthalb Jahren. Einfach so wieder angerufen. Und was hat sie gesagt? Also sie hat mich überrascht. Sie hat wieder so reagiert wie damals. Nicht so überrascht. Und sie hat dann auch gesagt, ich kann wieder anrufen, wenn ich anrufe. Also Regina, möchte. Das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, dass du dich da ganz schön rein verzettelt hast. Ne? Meinst du auch, ja. Klingt so. Meine Grundfrage ist, dass da schon ein Verliebtheitsgefühl bei dir zu beobachten ist. Ja, aber total. Auch mit sexuellen Fantasien, mit anderem und dran. Ja. Zum ersten Mal für eine Frau. Ja, aber so richtig voll erwischt. Voll und ganz. Ja. Das heißt, da ist etwas in dir, was raus will, ne? Und was auch ausgelebt werden möchte. Ja, ja, Klingt nur nicht gut, klingt so, als wärst du da in eine Sackgasse geraten. Ich würde, wenn du so sehr an dieser Frau interessiert bist, es nochmal versuchen und ihr dieses genauso sagen. Wahrscheinlich wirst du da auf Granit beißen, es hört sich nicht gut an, aber damit du dir diese Frau aus dem Kopf schlagen kannst und wenn du diese Ambitionen hast, dich mit Frauen mal näher zu beschäftigen, dann würde ich da mich auch mal umorientieren hin zu einer anderen Frau oder geh mal in ein Lesbenlokal oder sowas. War ich schon. Also ich habe ja auch eine Coming-out-Gruppe schon. Ach, hast du schon? Ja, ja, ja. War ich schon in einer Coming-out-Gruppe und von daher war ich auch schon in solchen Cafés und alles. Und da muss ich wiederum sagen, da waren halt, ja, bin ich halt so ein Szene-Typ. Musste suchen, die Frauen in den Lesben-Szenen fallen nicht vom Himmel. Das ist nicht so einfach. Aber die Geschichte mit dieser einen Frau, die würde ich ganz schnell zu regeln versuchen. Ja. Indem du das offen aussprichst und wahrscheinlich ist es das dann gewesen. Und dann suche eine nette Frau. Regina. Okay. Viel Glück. Danke. Ciao. Tschüss. Christel, 64 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Mein Thema gehört eigentlich zum gestrigen Abend, aber ich bin nicht durchgekommen. Alte Liebe rostet nicht. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es gar nicht so selten ist, dass man viele, viele Jahre zusammen glücklich sein kann. Du hast gestern so lange gewartet, dass jemand sich meldet. Kam keiner durch, ja. Der schon so lange zusammen ist. Und wir sind also seit 1950 zusammen, haben uns auf der Schule kennengelernt und noch immer. Und ihr seid immer noch? Immer noch zusammen und immer noch. Auch so in dem Sinne, dass du sagst, ich bin da richtig verliebt in meinen Mann. Ja. Seid ihr verheiratet? Ja. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, zwei Söhne. Ja. Die sind aber aus dem Haus und da mussten wir uns erst ein bisschen wieder umgewöhnen, wenn man wieder zu zweit nur ist. Das war ein bisschen eine traurige Zeit. Vielleicht war ich da mal ein bisschen schwierig, aber das haben wir überstanden. Nun sind das viele Jahrzehnte. Christel, gab es da in den Phasen, ich weiß nicht in welchen Intervallen, aber gab es da Zeiten, wo, wenn du ganz ehrlich bist, wo dann doch so etwas wie Langeweile aufkam und dass man den anderen in- und auswendig kennt? Und nein, eigentlich nicht. Nicht? Nein, könnte ich nicht sagen. Ich könnte mir ein Leben ohne nicht vorstellen, ohne diesen Menschen. Und umgekehrt glaube ich auch. Ja, doch. Das ist wirklich sehr schön. Das ist... ich glaube schon, dass das ungewöhnlich ist. Die meisten älteren Ehepaare, die ich kenne, da sieht das eigentlich grauseliger aus. Die haben sich aneinander gewöhnt und die wollen auch nichts Neues mehr anfangen und leben halt so dahin, wie sie es gewohnt sind. Naja, wie es gewohnt, ja, aber das ist ja nichts Schlechtes eigentlich, wenn man so aneinander gewöhnt ist und alles. Also wenn wir mal ein paar Tage getrennt sind, dann wird telefoniert und dann ist Angst, ob er auch halt wieder zurückkommt. Und Christel, streitet ihr oder habt ihr oft gestritten in euren Ehejahren? Streiten eigentlich nicht. Man meckert mal an irgendetwas und macht sich darauf aufmerksam. Aber nein, böse miteinander waren wir eigentlich jetzt nicht. Jetzt auch Hand aufs Herz unter uns beiden. Hast du nie mal einem anderen Mann nachgeguckt? Nein. Wirklich nicht? Nein. Auch nicht nachgeguckt auf der Straße? Ja doch, ich finde manche Männer toll, aber kein Begehren oder nicht. Also du warst absolut treu? Ja. Und dann dein Ehemann hoffst du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ja. Wie ist es da, haben wir gestern ganz kurz am Ende noch drüber gesprochen, so der ganze Bereich Erotik. Läuft das auch noch so wie ganz am Anfang? Nee, so doll wahrscheinlich nicht. Ne? Wie ganz am Anfang, nicht so oft. Mhm. Das ist doch, und dann waren auch Krankheiten dazwischen, da war mal längere Pause und so, aber es ist noch genauso schön, man ist irgendwie... Also dir macht das mit 64 Jahren immer noch sehr viel Spaß, mit deinem Mann zu schlafen. Ja. Und da ist auch noch eine Spannung da. Ja. Und auch eine richtige sexuelle Lust. Ja, und eigentlich wurde die, im Alter eigentlich hat man noch mehr, die Höhepunkte waren viel einfacher dann. Ja, wie erklärst du dir das? Das weiß ich auch nicht, weil vielleicht, weil man offener wurde und... Mhm. Das Vertrauensverhältnis intensiver, ja, ne, man sich besser... den Mut hatte, wir waren ja früher alle ein bisschen verklemmt. Mhm. Genau, ja, sicher. Nicht, wir waren, das war, 50 haben wir uns kennengelernt und ich war zu Hause, also wir waren sehr verklemmt erzogen, wir waren gar nicht aufgeklärt oder so, das war alles so heimlich. Ich habe meine Eltern zum Beispiel nie beim An- und Ausziehen, das geschah alles hinter verschlossenen Türen und so, und dementsprechend war man auch verklemmt. Und wir sind dann aber als junge Eheleute mit den Kindern zum FKK gegangen. Mhm. Das war bei uns sehr schön hier, und es war ein kleinerer Kreis nur, da kannte dann jeder jeden, und da sind unsere Kinder sind ganz anders aufgewachsen. Ja, ja. Ich habe aber viel Zeit gebraucht, bis ich mich dort wirklich auch wohlgefühlt habe. Christel, gibt es irgendetwas, was du, naja, ich will mal nicht sagen kritisierst, aber was du vielleicht nicht so ganz toll findest an deinem Mann? Ja, er ist ein bisschen unordentlich. Unordentlich, naja, wenn es weiter nichts ist. Aber das sind ja alles eigentlich kleine Sachen. Das sind wirklich, also wirklich, wenn das Einzige ist, dann ist das wirklich eine tolle, tolle Liebe. Ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Das wollte ich eigentlich nur gesagt haben, weil das eben gestern leider gar nicht so richtig zum Ausdruck kommen konnte. Ich wünsche euch noch viele, viele, viele tolle Ehejahre. Ja, also das ist meine größte Angst, dass wir nicht gemeinsam alt werden, dass einer übrig bleibt oder gar ich. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Schön wäre es, wenn du in 30 Jahren nochmal mit mir sprechen würdest in einer solchen Sendung und du das Gleiche von dir und deinem Mann erzählen würdest. Das wäre schön. Christel, bis in 30 Jahren. Wenn das noch geht, ja. Alles Gute euch beiden. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr, 46 Sekunden. Ihr Lieben, hier ist 1Live Domian, Talkradio vom WDR, heute nachtoffene Sendung, und ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir hier in der Sendung unterhalten wollt. 0130 29 11, Telefonnummer, und die Faxnummer ebenfalls kostenfrei wie die Telefonnummer 0130 11 51 22. Und bevor wir weitermachen mit dem nächsten Telefonanrufer, gibt es eine Domian Postecke. Ich habe einen Fax bekommen von einem Menschen, der anonym bleiben möchte. Und zwar bezieht er sich auf unsere Talkshow-Geschichte von Mittwoch, Talkshow-Thema. Und er schreibt: Hallo Domian, ich kann dir sagen, dass du dir eine Scheibe von Kerner abschneiden solltest. Sonja, Schäfer, Kerner sind einfach toll. Meiser ist zu bescheuert, schon deshalb, weil er nicht mal seine Frau halten konnte. Vera ist parteiisch und du bist einfach zu schwul mit 2L. Und für uns nur ein Lückenfüller. Lieber unbekannter Mensch, solange ich nur ein Lückenfüller bin, das bin ich sehr gerne. Hauptsache, ich bin kein Lückenbüßer. Dann nimmt der Mark Bezug auf die Probleme, die wir manchmal haben mit unserer Telefon- und Computeranlage hier. Und der schreibt: Hallo Domian, ich bin arbeitsloser Fernmeldeelektroniker. Und wenn du Probleme mit deiner Telefonanlage hast, warum stellst du mich dann einfach nicht bei dir ein? Lieber Marc, ich würde das lieben gerne tun, nur dieser Sender hier, der gehört mir leider nicht persönlich. Und wenn ich da einen Fernmeldeelektroniker einstellen würde wollen, gäbe es da also gewisse bürokratische Probleme, glaube ich. Dann sage ich nochmal, dass Vanessa in und aus Hamm dabei ist, einen Domian-Fanclub zu organisieren und aufzubauen. Und wer Interesse daran hat, bei diesem Fanclub mitzumachen, mitzuwirken, der kann uns schreiben und wir schicken das dann an die Vanessa weiter. Und unsere Adresse lautet WDR1Live-Domian, Stichwort Fanclub, 50600 Köln. WDR1Live-Domian, Stichwort Fanclub, 50600 Köln. Thomas aus Ingolstadt, ich finde deine Show schrecklich einseitig und tendenziös. Politisch bist du bestimmt ein Rechter, sonst gibst du dich liberal, bist aber letztendlich ein absoluter Moralist. Und hast du schon mal was davon gehört, dass man sich in sensiblen Gesprächen selbst mit seiner Meinung zurückhalten sollte? Lieber Thomas, davon habe ich noch nichts gehört. Und was das Parteiische angeht, das ist ja auch bekannt, dass ich Sozialdemokrat bin, obgleich ein rechter Sozialdemokrat, und das hast du dann schon richtig beobachtet. Und die Geschichte mit dem Moralisten, das ist für mich ein Kompliment. Ich danke dir herzlich. Gabi aus Raunheim schreibt, hallo lieber Domian, mein Mann und ich sind große Fans von dir und deiner Sendung. Ich habe ein paar Fragen an dich. Erstens, kannst du kochen? Nein, ich kann überhaupt nicht kochen. Ich kann so schlecht kochen, dass ich sogar kürzlich Alfred Biolek absagen musste, weil ich mich sonst bei ihm in der Küche, glaube ich, sehr, sehr blamiert hätte. Also ich kann es überhaupt nicht. Die zweite Frage, was ist dein Leibgericht? Mein Leibgericht ist der rheinische Sauerbraten und die gute alte Roulade aus Mutterns Kochtopf. Das schmeckt am besten. Und warum trägst du die Haare so kurz? Ich weiß es nicht, weil es ganz einfach praktisch ist. Sonst steckt da nichts hinter. Und noch etwas von Dieter aus Germany, aus 07223. Hi Domian, gute Sendung, aber mit, na, 13 A's geschrieben. Zum Thema Internet hast du ja weniger Ahnung als Lieschen Müller auf der Straße. Bursche Doppelpunkte, da solltest du dich aber ganz schleunigst schlau machen. Also lieber Dieter, du hast völlig recht und das mache ich auch und das habe ich auch. Ich habe heute schon eingehend mit Lieschen Müller gesprochen und sie hat mich ein bisschen Grund eingewiesen ins Thema Internet. Jetzt geht's weiter mit Andreas und der ist 31 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Andreas, dein Thema. Mein Thema ist, ich war also in meiner Jugend von 83 abgenäht gewesen und habe auch aktiv Musik gemacht. Und was ich eigentlich mal fragen wollte, du bist ja auch Journalist. Ja. Was treibt eigentlich den Journalisten dazu, dass er gerade so eine Gruppe extrem durchforschen will und auf den Punkt geht? Und bei mir ist es halt so, die rufen bei mir bei der Arbeit an, kriegen irgendwie die Adresse raus, wo ich arbeite und fragen nach mir, ja, und dann kriegen sie gesagt, ja, aber der Andreas, der ist heute reserviert und so, aber der ist ganz nett mehr. Und dann ist es für die Leute uninteressant. Und weil ich nicht mehr irgendwie in der Szene bin oder wie sie es gerne hätten, radikal wäre. Andreas, die Leitung ist so mega schlecht, ich muss mal in die Regie fragen, ob wir das überhaupt weitermachen können. Nee, Andreas, wir müssen uns unterbrechen, irgendwie ist es nicht gut. Es rauscht zu sehr, tut mir leid, wir müssen nicht mal rauskicken. Annette, 37. Hallo? Ja, das ist klar, so mag ich's. Ja, gut. Annette, ja. Leg los, dein Thema. Ja, und zwar dreht sich das um Gewalt in der Schule. Mhm. Ich bin alleinerziehende, ich habe einen 11-jährigen Sohn und wir haben da so reichlich Ärger bei uns an der Schule. Also das wird, ja, im Grunde genommen haben alle Scheuklappen auf und das ärgert mich. Was genau geht denn da ab in der Schule bei euch? Ja, also mein Sohn ist gestern mal wieder von großen Schülern belästigt worden. Wie alt ist dein Sohn? 11. Mhm. Und also im Grunde genommen fing das ganz harmlos an, hat einen Ball mit zur Schule gehabt, den haben sie ihn geklaut und haben damit gespielt. Das sind 17- und 18-jährige Schüler. Und kam weinend raus zum Auto, weil er Schulschluss hatte und ich bin reingegangen mit meiner Schwägerin und da haben sie uns also kräftig mit Worten angegriffen. Mhm. Und also gestern hat er Gott sei Dank keine Prügel gekriegt, aber es ist schon so gewesen, dass er Prügel bekommen hat und wir ins Krankenhaus mussten, weil er Tritte ins Steißbein gekriegt hat. Mhm. Und daraufhin ist sein Vater aus Westfalen hochgekommen. Wir wohnen in Norddeutschland. Ja. Und dann sind wir hier bei dem Rektor gewesen. Mhm. Und unter anderem wurde auch gesagt, also und morgen nehme ich ein Messer mit und stech dich ab. Mhm. Und ja, die Antwort daraufhin war, also es muss soweit kommen. Es tut mir leid, aber ich kann nichts machen. Was? Der Rektor sagt, es muss soweit kommen und dann kann er erst was machen? Dann kann er erst was machen. Mensch, ich glaube, dass mittlerweile ganz viele Schulen, Schulleiter und Lehrer überfordert sind von diesem Problem. Ja. Das hört man ja immer wieder, dass es immer schlimmer wird. Das Schlimme ist aber auch, dass die Eltern einfach nicht mithelfen. Ne? Den Lehrern, also die können ja eigentlich nichts machen. Ne? Gibt es denn so etwas wie Elternabende bei euch in der Schule? Ja, haben wir gestern gehabt. Ja? Thematisierst du das dann da? Ja, natürlich. Wobei natürlich der Elternabend, wo du hingehst, da sind nicht die, die deinen Sohn, also die Eltern von den Schülern, die deinen Sohn bedrohen, weil die älter sind. Ne? Ja, genau. Aber ja, solange, also ich habe das Gefühl, solange die Kinder von denen nicht betroffen sind, interessiert die das herzlich wenig. Ne? Gibt es denn Elternabende von der ganzen Schule auch oder nur immer klassen- oder stufenweise? Klassenweise. Mhm. Dann ist da ein Elternbeirat für die ganze Schule eben auch da und da ist das Thema wohl auch angesprochen worden, aber da wird nichts bekannt gegeben, ne? Gar nichts. Also von unserem Rektor her überhaupt nicht. Hast du denn mit dem Elternbeirat der gesamten Schule auch schon Kontakt gehabt? Auch schon, ja. Und was, wie haben die sich dann dir gegenüber geäußert? Ja, die wissen, was da los ist, ne? Mhm. Ja, wäre es denn vielleicht nicht mal eine Lösung, eine Gesamtelternkonferenz der gesamten Schule einzuberufen, wenn solche Probleme da anliegen? Ja. Mhm. Das wäre doch mal eine Anregung. Ja, ich weiß es nicht. Also wie viele Schüler sind da auf der Schule? Ungefähr 1000. Mhm. Das ist natürlich eine Riesensache dann, aber... Ja. Also, wenn man das Problem anspricht, dann sagt der Rektor an, sie sind ganz alleine. Also wir haben mit keinem Problem, nur sie eben. Ach, das sagt er. Ja. Also er sieht das nicht als Problem der Schule, sondern als individuelles Problem deines Sohnes quasi. Ja, ja. Bloß diese Alleinigen, es sind ganz schön viele davon da, ne? Also es gibt andere Jüngere, die in ähnlicher Weise betroffen sind und auch Angst haben, in die Schule zu gehen. Ja, also mein Sohn wollte heute nicht in die Schule. Mhm. Er hatte Angst. Bin ich völlig ratlos, was man da machen kann. Ja. Man hört das immer wieder und ich finde es fürchterlich. Ja. Wenn es zu sehr eskaliert, hast du darüber nachgedacht, deinen Sohn auf eine andere Schule zu schicken? Ja, habe ich schon, aber es ist ja überall fast gleich. Mhm. Also mich würde so eine Aussage von dem Direktor auch sehr provozieren. Da muss erstmal was passieren. Das ist schon unverschämt. Gibt es einen Kontakt zwischen dir und dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin? Ja, einen sehr guten. Und was sagen die oder der? Ja, was sollen die sagen? Die haben selbst Angst vor den Schülern. Ne? Mhm. Das ist das größte Problem. So weit ist es schon. Ja, so weit ist es schon. Ja, also wir haben gestern ich bin selbst früher auf diese Schule gegangen und mir kam eine von früher her bekannte Lehrerin entgegen und ich sage, können Sie mir sagen, wie diese Jungs heißen? Ihr war das große P im Gesicht geschrieben. Mhm. Fragen Sie mich bitte nicht, fragen Sie mich bitte nicht. Mhm. Ne? Also das ist unbegreiflich. Das heißt, es gibt auch kaum eine Möglichkeit, direkt an die Eltern dieser Jungs heranzukommen. Völliges Unverständnis, mein Kind nicht. Mhm. Ja. Und wir sind heute eben in der Schule gewesen und haben diese Jungs zur Rede gestellt. Ach, das habt ihr gemacht? Das habe ich gemacht, ja. Ich habe gestern am Elternabend gesagt, wenn ihr alle nichts macht, ist es mir egal, aber es dreht sich um meinen Sohn. Und wenn euch das egal ist, ich gehe hin und ich habe keine Angst. Also du hast die richtig zur Rede gestellt? Ja, ich habe die zur Rede gestellt. Und wie haben die sich verhalten? Ja, die hatten heute Morgen, dadurch, dass ich das am Elternabend angesprochen habe, von dem Klassenlehrer von meinem Sohn, der hat das an den Klassenlehrer weitergegeben. Und der hatte denen das schon gesagt. Und als sie uns sahen, haben die ja doch ein bisschen Angst gehabt. Mhm. Und ja, die haben das ja gar nicht so gemeint. Und ich sollte das nicht so verallgemeinern. Aber ich meine, das ist ja vielleicht dann doch schon mal eine gute Möglichkeit, ne? Ja. So offensiv an die ranzugehen. Und das schüchtert vielleicht auch ein bisschen ein und hat dann doch seine Wirkung. Insofern ist das vielleicht auch eine vorbildliche Sache, von der du erzählst. Hoffen wir, dass es nutzt, ne? Hoffen wir, dass es nutzt. Hoffentlich. Schönen Gruß an den Kleinen. Ja, danke. Ja, tschüss. Tschüss. Andreas, 31, nochmal von gerade. Ja. Wollen wir mal gucken, ob es jetzt besser ist. Okay. Andreas, es ging um Skinheads. Soweit habe ich das mal verstanden. Ja. Dass du mal Skinhead warst. Ja. Und dass dir jetzt irgendwelche Journalisten immer zu auflauern und dich interviewen wollen. Oder wie? So in der Art. Also es geht darum eigentlich, dass die haben sich ja früher schon immer für uns interessiert, haben Interviews mit uns gemacht, ob Spiegel TV war oder sogar aus Holland waren sie da. Warst du ein rechter Skin oder ein linker? sagen wir es mal so, ich war auf keinen Fall links, war eigentlich auch nicht rechts. Es war halt damals so die Eulbewegung, ich war nicht so wichtig, aber mir wurden ja in die Schublade gedrängt. Ja klar, also eher so ein Modeskin. Nee, Modeskin auf keinen Fall, also schon... Aber es war in dem Sinne keine politische Ideologie stand dahinter. Nee. Die stand erstmal nicht dahinter, aber die hat mir irgendwie auf eine gewisse Art auch reingedrängt, gekriegt, weißt du, was ich meine? Wie lange liegt diese Zeit jetzt zurück bei dir? Ja, 6, 7 Jahre mindestens. Und dann rennen dir jetzt immer noch die Bilder? Ja, das musst du mal überlegen, das ist ja das. Wer ist das denn? Neulich hat man mir bei der Arbeit angerufen, so eine Agentur, was weiß ich, die wurden wohl beauftragt, ich weiß nicht von wem, die haben sich nach mir erkundigt und haben dann gehört, dass ich also kein Skinhead mehr bin und da waren sie uninteressiert. Aber anstatt, ich weiß, was mir halt stinkt, ich mache immer noch Musik und so, da kümmert sich keiner drum. Eigentlich nur, wenn eine Sensationsnachricht da ist oder mir kann einen ein bisschen runterputzen, dann sind die Journalisten da, weißt du, was ich meine? Also das ist schon, oder wollen die vielleicht irgendwie so eine Story haben, von wegen, wie sich jemand weiterentwickelt hat? Nee, dann hätten sich ja wieder gemeldet. Die wollen einfach nur Sensationen haben. Ne? Ja. Tja. Genau. Dumme Sache, nervige Sache. Aber ich meine, so schlimm ist es auch nicht. Ne? Kannst du abbügeln und das war's dann. Ja, klar. Ne? Damals, als du mit denen in Kontakt warst, was hattest du für einen Eindruck von den Kollegen? Wie meinst du jetzt von den Kollegen, von den Journalisten? Ja. Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass die eigentlich gehofft haben, dass wir noch radikaler sind. Wir haben schon gesagt, nee, sowas machen wir nicht. Es gibt ja auch so saubere Kollegen, die dann den Jungs 100 Mark hinlegen und sagen, hier, für einen Hitlergruß. Ne? Das war auch bei uns genauso. Also ich habe auch, ganz ehrlich, muss ich mal sagen, Bekanntschaft gemacht mit dem Herrn Kromschröder vom Stern. Kennst du ja? Ja. Und der war so drauf gewesen. Und ja, können wir jetzt mal nicht so stehen lassen, weil der Herr sich das natürlich nicht wehren kann. Sagen wir, solche Sachen tauchten auf, ob das nun der oder irgendjemand anderes, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich weiß von solchen Sachen auch. Was mich halt nur einfach nervt, weißt du, das ist eigentlich wirklich nur ein Geilheit auf eine Story ist und wieder was Neues oder dass sie was schreiben können, dass sie eigentlich an der Person überhaupt nicht interessiert sind. Also die rufen an, erkunden sich nach mir und hören, der hat lange Haare und hat damit nichts mehr zu tun. Uninteressant. Was aus mir geworden ist und so, ist denen scheißegal. Ja, und das wäre gerade interessant, ne? Dieses auch mal weiter zu verfolgen. Ja, das genau. Hoffentlich nerven die dich nicht und mehr. Das ist halt wirklich, ich meine, das war eine Jugendbewegung und so, das war halt so, das ist dann durch die politischen Parteien ein bisschen ausgeartet. Die haben sich natürlich die Kids gegriffen, haben gemeint, die sind labil und so. Aber es war halt mehr dahinter früher. Weißt du, was ich meine? Also ich frage das nochmal abschließend. Da stand keine klare rechte Ideologie hinter. Nee, auf keinen Fall. Andreas, ja? Mach's gut. Ja, okay, tschüss. Ciao. Was haben wir denn hier? Jemand, der ist 29 Jahre alt und der heißt HP. Hallo? Ja, hi, hey. Hier ist HP aus Augsburg. Was ist denn HP? Hans-Peter. Ach, Hans-Peter. Hans-Peter. Hi. Ich bin schwul und denke dran, eine Scheinehe einzugehen. Warum? Ich habe also ein georgisches Au-pair-Mädchen kennengelernt, über einen männlichen Au-pair, mit dem ich ein Verhältnis gehabt habe. Und bei der ist jetzt also dieser Tage das Au-pair-Visum zu Ende, dieses Einjährige. Und wir sind vor 2 Wochen oder so, sind wir draufgekommen, sie möchte so gerne hierbleiben. Woher kommt sie? Sie ist also aus Georgien auch. Und jetzt im Moment ist sie also im Allgäu. Und die einzige Möglichkeit, so jemanden eigentlich hier zu behalten oder dass der hierbleiben kann, ist, ja, entweder Studium, aber da gibt es 1000 Anträge und da muss jemand also bürgen, dass 10.000 Mark im Jahr zur Verfügung stehen und so. Das ist also völlig unrealistisch und ja, wir sind halt irgendwie draufgekommen, also Scheinehe, das wäre so eine Möglichkeit und da haben wir uns jetzt mal das also mehr oder weniger angeleiert. Ja, und meine ganzen Freunde und meine Mutter und so weiter, die sind halt irgendwie dagegen und haben da lauter so Unkenrufe und ja, also von wegen, ja, mach das nicht und das hat doch für dich keinen Sinn und bla bla. Sehe ich auch so. Ja gut, aber ich denke halt... Du machst dich strafbar, ne? A, machst du dich strafbar und B, sind die Gesetze immer dafür da, dass sie eingehalten werden. Und wenn das nur jeder so machen würde, wo kämen wir da hin? Ja, Moment mal, also strafbar macht man sich ja erst dann, wenn das tatsächlich aufkommt. Also wenn jetzt hier jemand zuhören würde vom Standesamt oder sonst was. Natürlich, klar. Der wüsste dann, was los ist. Klar, ja. es ist ganz klar, was illegal ist. Ja, warum ist es denn eigentlich illegal? Weil die Gesetzlage im Moment nun mal so ist. Eben, und ich betrachte das Ganze eben als Akt des zivilen Ungehorsams, weil ich also mit dem ganzen Ausländerrecht hier also nicht einverstanden bin. Und gut, aber wir leben ja nun mal in einem Rechtsstaat und das besagt ja, dass man sich den Gesetzen unterordnen sollte oder muss, auch mit denen man eben nicht so einverstanden ist. Und jeder kann sich nicht individuell sein Recht zurechtbiegen, wie er es gerne haben möchte. Das ist immer das Reglement dieses Staates. Mit auch all seinen negativen Seiten gebe ich dir recht. Ich finde auch einiges ziemlich mies und blöd und versuche mich dennoch an das zu halten, was vorgegeben ist. Ja, grundsätzlich sehe ich das auch so. Deswegen bin ich da auch am Zweifeln, also ob das so ganz richtig ist. Aber mir tut halt auch das Mädchen leid und ich denke mir, gut, man kann einem Menschen damit helfen. Ja, ob ich jetzt irgendwie. Aber dieses Mädchen ist nicht politisch verfolgt? Nö. Also ne, das ist ja auch schon mal ein dickes Argument. Also wenn da jetzt ein wirklicher Notfall vorliegen würde, sie möchte einfach nur in Deutschland leben. Ja gut, also Notfall ist halt insofern, dass die da drüben wirklich kaum was zu beißen haben. Ja, das ist für sie halt dann schon ein Schnitt in ihr Leben bedeutet, ob sie jetzt hier in Deutschland bleiben kann und studieren kann und da geht ihr Leben sicher ganz anders weiter, als wenn sie zurück muss. Aber Hans-Peter, was meinst du, wie viele Millionen und Abermillionen ähnlicher Fälle es gibt? Ja, wenn, sicher. Wenn alle in dieser Weise jetzt versuchen würden, diese Lücken da zu finden oder Gesetze zu umgehen, würde dieses letztendlich natürlich auch zu einer chaotischen Situation führen. Ja, das ist richtig, sicher. Aber ich denke mal halt, andere Leute schicken Päckchen, was weiß ich, nach Jugoslawien oder sonst was, die wollen auch helfen. Und insofern kann man halt auch helfen, ja. Ich sehe das nicht anders. Mhm. Und, ja, ich weiß nicht. Also du bist in deinem Freundeskreis und Familienkreis da ziemlich isoliert mit dieser Auffassung. Ja, isoliert, jein. Mhm. Ja, weil halt einfach jeder sagt, ich habe da auch mal im Internet mit einigen drüber gesprochen und so. Und die haben auch gesagt, ja, immer die Schwulen, die müssen immer sich da, also mit ihrem Helfersyndrom und man muss da immer jedem helfen und so. Ich glaube nicht, dass das gerade ein schwules Phänomen ist. Ne? Naja, gut, ich weiß nicht, aber so ist es gefallen, ja. Und ich weiß auch nichts. Es kann ein Risiko sein und es kann ein, was weiß ich, dass das einfach nicht aufkommt und dass das funktioniert, ja. Mhm. Und vielleicht, was weiß ich, findet sie in Deutschland Arbeit oder sonst was, warum nicht? Also, wir würden uns jetzt im Kreis drehen. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja. Ich finde es nicht in Ordnung, ich würde es nicht machen und eigentlich verurteile ich es auch. Aber es ist natürlich dein Ding, was du mit dir und deiner Geschichte anstellst. Mhm. Ne? HP. Alles klar. Tschüss. Ja, ciao, danke. Roland, 29. Ja, hallo, hier bin ich. Ja, das ist ja wunderbar. Ich, ja. Ich bin auch hier. Ja, das ist irgendwie komisch. Ich stelle dich jetzt ein Bild und rufe jetzt an. Und zwar mein Thema ist, ich wäre kommenden Mittwoch 30 Jahre alt. Ja, schön. Oder nicht schön? Ja, nö. Eher nicht. Nee? Weil ich habe selber so ein bisschen ein Problem damit. Mit dem Älterwerden? Ja, mit dem Älterwerden. Das ist eine Art Schallmauer, die man durchbricht. Und gerade 30 Jahre? Ja. Mhm. Warum möchtest du nicht gerne älter werden? Ja, das ist, weil ich das persönlich so, also ich bin, wenn ich Leute kennenlerne und ich habe mit 28 Jahren jemanden kennengelernt und der war 32 Jahre und das war für mich so ein Ding, ach, der ist so alt, schon über 30 Jahre und ja, da ist so irgendwie so eine Grenze, die man hat und wo man sich sagt, das steht da halt nur auf dem Papier, nicht? Mhm. Man fühlt sich halt so alt, wie man halt sich fühlt, aber... Ja gut, das sind immer so Sprüche, ne? Offensichtlich wirkt dieser Spruch bei dir nicht. Sonst wäre das ja gar kein Thema für dich. Hast du Angst, ich frage jetzt mal einfach mal so ein paar Sachen, hast du Angst, je älter du wirst, dass du beispielsweise an Attraktivität verlierst? Nee, das ist ja gerade das Problem. Ich meine, ich komme ja gut an in das. Also ich muss jetzt mal dazu sagen, ich bin schwul und in der Szene komme ich recht gut an eigentlich. Das ist kein Problem. Aber hast du denn Angst, dass vielleicht die anderen Jungs verschreckt werden, wenn die hören, oh mein Gott, der ist ja schon uralt. Ja, das denke ich. Ne? Der geht wenn dann ich in die sage, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Mhm. Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt kommende Sonntag ist... Ja, in Krefeld Gehevening in der Königsburg und wenn ich jemand würde sagen, ich bin 30 Jahre alt, dann sagt er, boah, der ist uralt. Ja. Das ist nichts. Und deswegen habe ich so ein furchtbar Problem damit. Roland, wenn du keine weiteren Probleme hast, dann bist du der glücklichste Mensch auf der Welt, würde ich mal sagen. Bin furchtbar glücklich, aber das... Das ist kein Problem, Mensch. Stell dich nicht so an. Wenn du gut aussiehst und wenn du mit deinem Leben zufrieden bist, ist es scheißegal, ob du nur 35, 30, 25 oder 40 bist. Und scher dich doch einen Dreck darum, was irgendwelche Jungs denken vielleicht, die guten Jungs in der Szene denken nicht so. Und nein, aber ich selber bin ja auch, also mit dem Älterwerden ist ja auch ein... Ja, weil du selbst das liegt natürlich daran, weil du selbst genau in solchen Kategorien denkst. Du hast es ja gerade gesagt, dass du einen 32-Jährigen damals schon als uralt eingestuft hast. Ja, aber das ist doch dieser unglaublich bescheuerte Wahn, den man natürlich, Jugendwahn, den man in der schwulen Szene in jeder Ecke sieht, ne? Ist doch beknackt. Du bist 30 Jahre alt und ist doch in Ordnung. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass als ich 30 wurde, dass mir das ein Problem war. Ach, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 39. Wie? 39. 39 Jahre? Ja, ja, also schon ein super alter Sack gegen dich. Ne? Upsala. Ja, ja. Und ich kann von mir sagen, dass ich mich, und das finde ich, bin ich so glücklich, dass ich das sagen kann, dass ich mich noch nie so gut gefühlt habe, wie ich mich jetzt fühle. Oh. Also mehr kann ich für mich gar nicht an angenehmen Dingen sagen. Und dieser ganze Quatsch von wegen immer jünger machen, du wirst ja auch reifer und insofern auch wirklich interessanter. Aber man ist halt reifer. Ja, natürlich. Aber man wird ja älter, man verliert mehr Haare und das kommt alles vor. Was meinst du, wie viele Männer auch auf relativ kurze Haare oder gar keine Haare stehen? Nein, sehe ich doch von der Seite, dass man ganz einfach auch viel mehr Erfahrung macht und dann auch den anderen mehr zu bieten hat, weil man einfach ganz einfach mehr gelebt hat. Das ist doch klasse. Ich kann Sachen heute viel besser einschätzen als vor 10 Jahren noch. Das ist eine ganz hohe Qualität, über die ich glücklich bin. Ja klar, Qualität hin und her, aber die Jugend, die zieht schon mehr. Also da kann man nichts gegen sagen. Also. Aber ganz im Ernst, Roland, die Jungs, die nur auf diese schöne äußerliche Hülle abfahren, die kannst du eh durch die Pfeife rauchen. Und die guten Männer, die haben beides im Blick. Die haben auch... Ich stehe ja auch, also man sieht ja eh das Äußerliche erstmal. Erstmal, klar. Aber es laufen ja dann auch viele Dinge über Kennenlernen. Ne? Und manch einer wird dann für einen ja auch attraktiv, wenn man ihn kennengelernt hat. Ne? Ja, aber vorher sieht man ja erstmal jemanden. Gell? Gut, das ist der erste Reiz, gebe ich dir recht. Ja, klar. Das ist das Problem. Und 30 Jahre wird das heißt, du wirst eine Trauerfeier veranstalten am Mittwoch. Oh ja, also ich komme ursprünglich aus Görlitz, wohne jetzt in Krefeld. Und meine Eltern kommen her und ich habe Freunde eingeladen und Arbeitskollegen und so, machen wir nächste Woche eine Fete. Was meinst du, wie schön das dann erst wird, wenn du irgendwann 40 wirst? Oh, so denke ich jetzt noch 10 Jahre hin und da. Das ist wahrscheinlich das große Grauen für dich dann. Oh, ich möchte nicht dran denken, aber... Also Roland, ich finde, das ist keine große Sache. Genieß es, dass du 30 wirst, das ist ein tolles Alter. Viele Leute werden jetzt denken, mein Gott, der Junge, der wird erst 30, klasse. Mhm. Und ich wünsche dir einen richtig schönen Geburtstag. Okay. Ja, viel Spaß mit deiner Sendung und viel Erfolg. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss, Roland. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Anrufen. Ich bedanke mich bei meinem Team diese Woche, nämlich bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Roland Lohr, bei Leo Scholten, Richard Sendrowski, Alexander Hack, Tom Bildhauer, Bora Bingül, und Peter Ofsjanowski. Und nächsten Montag sind wir nicht da, weil Feiertag ist, weil Pfingsten ist. Und das Thema in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, das heißt Zwillinge, da möchte ich mich mit Zwillingen unterhalten. Und vielleicht mit Freunden und Freundinnen von Zwillingen. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Scham. Wo oder wann habt ihr euch am meisten geschämt? Ich wünsche euch ein sehr, sehr, sehr schönes Pfingstwochenende und freue mich auf die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Macht's gut, bis dahin, ciao, bye bye.